haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute mitten in der Nacht. Mein neuer Klient empfing mich im Foyer eines Hotels in Grünwil. Es war ein düsterer Tag, der in Dauerregen ertrank, und entsprechend durchnässt erreichte ich das Hotel. Die Hände von Herrn Münch waren tätowiert, der Rest steckte in einem blauen Anzug. In diesem Hotel wurde mein Bruder Benjamin ermordet oder entführt. Was genau ist vorgefallen? Benjamin verbrachte zusammen mit ein paar Freunden das vergangene Wochenende in Grünwil. Sie besuchten am Samstag ein Konzert. Als sie am Sonntag abreisten, war Benjamin unauffindbar. Zuletzt gesehen hat man ihn um Mitternacht. Es muss mitten in der Nacht geschehen sein. Weshalb sollte man Ihren Bruder entführen? Keine Ahnung. Es gibt seit dem Samstag kein Lebenszeichen von ihm. Nein. Ich versuchte, ihn auf seinem Handy zu erreichen. Aber er meldet sich nicht. Die Polizei sagt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass jemand ein paar Tage untertaucht. Ich finde es sehr ungewöhnlich. Es muss in der Nacht etwas geschehen sein, hier im Hotel. Mit wie vielen Freunden war Ihr Bruder hier? Mit Lydia, Bea und Carsten. Wie gut kannten sich die vier? Sie unternahmen regelmäßig etwas. Gingen kegeln, an Konzerte, was man halt so macht. Ja, und die drei haben keine Ahnung, was mit ihrem Bruder geschehen ist. Nein, behaupten Sie. Sie glauben ihnen nicht. Was soll ich schon glauben? Vielleicht gab es einen Streit. Bei dem Ihr Bruder ermordet wurde. Es muss irgendeine Erklärung geben. Benjamin ist nicht der Typ, der einfach so abhaut. Nachdem ich ihm meine Honorarvorstellungen genannt hatte, nickte er und reichte mir einen Zettel, auf dem er die Namen und Adressen der drei Freunde ausgedruckt hatte. Ich machte mich umgehend an die Arbeit. Lydia Tanner arbeitete in einer Werbeagentur. Sie empfing mich in einem Aufenthaltsraum. Es beschäftigt mich jeden Tag. Ich kann mich kaum auf meine Arbeit konzentrieren. Wie lange kennen Sie Benjamin schon? 3 Jahre. Wir haben uns an einer Party kennengelernt. Benjamin, Bea und Carsten. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, weil wir uns alle gelangweilt haben. Seither gehen Sie gemeinsam an Konzerte. Das war Beas Idee. Es geht darum, wer die anderen an das schlechteste Konzert des Jahres einlädt. Bis zum Wochenende lag ich in Führung. Doch jetzt ist Carsten nahe dran. Das Konzert, das war grauenhaft. Ein interessantes Hobby. Wie ich schon sagte, wir sind 4 Menschen, die sich langweilen. Sie könnten an gute Konzerte gehen. Das haben wir lange Zeit gemacht, bis wir uns langweilten. Schlechte Konzerte haben einen anderen Unterhaltungswert. Wir machen das, bis wir uns alle wieder langweilen. Wenn ich nicht so viel zu tun hätte, würde ich selber nach Benjamin suchen. Aber wir stecken mittendrin in einer großen Kampagne. Sind Sie nur gute Freunde oder langweilen Sie sich auch gemeinsam im Bett? Ich bin verheiratet. Und die anderen haben auch einen Partner. Bis auf Benjamin, der ist voll der Einzelgänger. Bea hat 2 Kinder. Carsten hat einen Sohn, den er aber kaum sieht. Wir sind eigentlich ganz normal. Was genau ist in der Nacht zum Sonntag im Hotel vorgefallen? Ich habe keine Ahnung. Wir kamen kurz vor Mitternacht zurück zum Hotel. Benjamin ging in sein Zimmer, genauso wie wir alle. Wir waren ziemlich K.O. Das Konzert war nicht nur mies, es war auch extrem laut und wir hatten eine Menge gebechert. Hat der Nachtportier gesehen, ob Benjamin Mönch nachts noch wegging? In dem Hotel gab es keinen Nachtportier. Man bekommt einen Code, mit dem man nachts rein kann. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Ich hoffe, dass Benjamin nichts zugestoßen ist. Können Sie sich vorstellen, dass er sich etwas angetan hat? Natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber ich möchte es nicht. Mein Onkel hat sich erschossen. Das ist grauenhaft. Sie stand abrupt auf und reichte mir zum Abschied die Hand. Carsten Herrmann war erst am Abend erreichbar. Wir trafen uns in jener Bar, in der er jeweils sein Feierabendbier zu sich nahm. Das ist voll krass. Verschwindet einfach. Der Typ hat Eier. Sie glauben, dass Benjamin Münch untergetaucht ist? Was heißt schon untergetaucht? Abgetaucht ist das bessere Wort. Tschüss, du langweiliges Leben. Ich nehme mir ein neues. Das hat Stil. Das ist, wie wenn man dem Alltag eine Ohrfeige verpasst. Hat er mit Ihnen darüber gesprochen, dass er ein neues Leben anfangen möchte? Wir reden dauernd darüber. Lydia möchte ihren Job bei der Werbeagentur schmeißen. Bea mit ihren beiden Kindern nach Italien abhauen. Und ich möchte meinen Sohn entführen und mit ihm in Australien neu durchstarten. Aber es sind nur Fantasien. Was für eine Fantasie hatte Benjamin Mönch? Er hatte jede Woche eine neue. Das war cool. Das hat mir gefallen. Zuletzt wollte er eine Bank überfallen und das Geld wahllos in Briefkästen verteilen. Aber er ist dann doch jeden Morgen brav zur Arbeit gegangen. Bis letztes Wochenende. Hey, er hat das gemacht, wovon wir alle träumen. Sein Bruder glaubt, dass ihm etwas zugestoßen ist. Weil er nicht wahrhaben will, dass Benjamin diesem Scheißleben eine Ohrfeige verpasst hat. In welcher Stimmung war er am Samstag nach dem Konzert? Aufgekratzt und müde. Wir hatten ziemlich gesoffen. Anders erträgst du diese Scheißmusik nicht. Aber es war cool. Wir hatten unseren Spaß. Mir dröhnte der Schädel. Ich schluckte 2 Aspirin und legte mich flach. Das war's. Hey, ich geb noch einen aus. Wir sollten auf Benjamin trinken. Das hat er cool gemacht. Er spendierte mir einen Whisky und ich bedankte mich artig. B.A. Reinhardt war alles andere als erfreut, als ich sie um ein Gespräch bat. Schließlich willigte sie ein, mich spätabends zu empfangen. Sie führte mich nach unten in die Waschküche. Bei 2 Kindern gibt es immer was zu waschen. Sie sagten am Telefon, dass Sie nach Benjamin suchen? Ich bin Privatdetektiv. Benjamins Bruder macht sich Sorgen. Das ist unnötig. Woher wollen Sie das wissen? Ich habe ihm versprochen, es niemandem zu sagen. Was hat er Ihnen gesagt? Er wollte nach Frankreich abhauen, in die Bretagne. Er hat einfach genug von allem. Ich kann das verstehen. Hat er Sie gefragt, ob Sie mitkommen möchten? Mich? Ja. Gefragt? Nein, wieso sollte er? Wenn er Ihnen ein Geheimnis anvertraute, den anderen nicht, dann besteht zwischen Ihnen und ihm eine ganz spezielle Freundschaft. Er war eine Zeit lang in mich verknallt. Nur eine Zeit lang? Ich habe ihm klargemacht, dass das nicht geht. Ich werde meinen Mann nicht verlassen. Zumindest nicht, bis die Kinder größer sind. Und wie hat er reagiert? Er war traurig, aber das ging vorüber. Vielleicht war es mit ein Grund, weshalb er weg wollte. War es das? Yes. Sie können Benjamins Bruder ausrichten, dass es mir leid tut, wenn er sich Sorgen gemacht hat. Aber ein Versprechen unter Freunden ist ein Versprechen. Es war mitten in der Nacht, als mich mein Klient aufgeregt anrief. Offenbar hatte ihn die Polizei kontaktiert. Ich versuchte ihn zu beruhigen, doch er stammelte von einem Toten, der an einem Wehr unten am Fluss aufgefunden worden war. Am nächsten Morgen traf ich auf einen müden Beamten und einen müden Klienten. Die Leiche war zweifelsfrei Benjamin Münch. Und damit hatten sich die schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Üble Sache, Maloney. Es gibt keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden. Zwar weist der Körper verschiedene Verletzungen auf, doch die können auch post... Mortem entstanden sein, so steht es im vorläufigen Obduktionsbefund. Tja, die wollen dir einreden, dass Benjamin Selbstmord begangen hat. Das würde die Arbeit der Polizei enorm erleichtern. Das ist eine Unterstellung, Maloney. Ja. Wenn es auch nur den geringsten Zweifel gibt, werden wir in alle Richtungen ermitteln. Vom Hotel bis zum Fluss ist es ein weiter Weg. Weshalb sollte er mitten in der Nacht eine Stunde zum Fluss spazieren? Menschen verhalten sich manchmal seltsam, vor allem nachts. Ich habe ein Buch gelesen. Über Nachteulen, die sich ins kühle Nass stürzen. Nachts verhalten sich Menschen weniger rational als tagsüber. Sie lassen sich mehr von ihren Emotionen und Trieben leiten. Die wenigsten treibt es nachts in den Fluss. Wir wissen nicht, was in diesem Mann vorging, als er mitten in der Nacht das Hotel verließ. Vielleicht ist er sich der Trostlosigkeit seines Lebens bewusst geworden. Ein junger Mann, ohne Freunde und ohne Hobbys. Was? Mein Bruder hörte Musik und er interessierte sich für Architektur. Architektur ist kein Hobby. Es muss im Hotel etwas vorgefallen sein. Weshalb sichern Sie keine Spuren? In einem Hotel? Tage nachdem Ihr Bruder verschwunden ist? Ich habe im Fernsehen gesehen, dass man Blutspuren sichtbar machen kann. Selbst dann, wenn sie jemand weggeputzt hat. Im Fernsehen sieht das alles immer ganz einfach aus. Und die Polizistinnen schauen aus wie Schauspielerinnen. Das sind ja auch Schauspielerinnen. Ja, aber sie versuchen so zu tun, als ob sie Polizistinnen wären. Sie sehen aber nicht aus wie Polizistinnen. Weil sie nicht eine Stunde lang gelangweilt herumstehen. Was ist denn jetzt? Ermittelt die Polizei weiter? Im Moment gibt es keinen Grund für weitere Ermittlungen. Das sehe ich anders. Das überrascht mich nicht. Die verdienen sich mit solchen Fällen, die keine sind, eine goldene Nase. Die ist nicht mal silbern, dafür riecht sie, wenn etwas faul ist. Genau, da ist etwas oberfaul. Benjamin hat sich nicht das Leben genommen. Jemand hat ihn getötet und ihn in den Fluss geworfen. Falls Sie tatsächlich Beweise für diese These finden, dürfen Sie sich selbstverständlich während der Dienstzeiten an uns wenden. Das ist zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr. Außerhalb der Dienstzeiten können Sie uns eine E-Mail senden. Diese wird dann während der Dienstzeiten ausgedruckt und an mich weitergeleitet. Mein Klient schüttelte fassungslos den Kopf. Ich versprach ihm, die Wahrheit über den Tod seines Bruders herauszufinden. Immerhin gab es 3 Menschen, die kurz vor seinem Ableben noch mit ihm zusammen waren. Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sich eine Aussage plötzlich ändert, wenn man mit einem Todesfall konfrontiert wird. Mein erster Besuch galt Lydia Tanner in der Werbeagentur. Ich bin fassungslos. Auch wenn ich in den letzten Tagen damit rechnete, dass er tot ist, es war nur ein Gefühl und jetzt ist es Gewissheit. Die Polizei geht von einem Freitod aus. Ausschließen kann man so etwas nie. Hat er Andeutungen gemacht, dass er mit dem Leben nicht klarkam? Er langweilte sich, so wie wir alle. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er hungrig war. Vielleicht wusste er einfach nicht, auf was. Vielleicht war er hungrig auf eine Affäre mit Bea Reinhardt. Dann war da doch etwas dran? Sie wussten davon. Es war die Art, wie er sie ansah. Anfänglich schien ihr das zu gefallen, aber dann änderte sich das und sie wirkte sehr kühl. Weshalb übernachteten Sie eigentlich nach dem Konzert in Grünwil? Das machen wir immer so. Wir sind trinkfreudig und wir genießen die Abwechslung. Gerade für Bea ist es wichtig, dass sie mal 1-2 Tage von ihren Kindern wegkommt. Und Sie von Ihrem Freund? Wenn ich fremdgehen möchte, hätte ich auch hier in der Agentur Interessenten. Das glaube ich Ihnen gerne. Bei Bea ist das etwas anderes. Ich glaube, dass sie die Wochenenden durchaus für sexuelle Ablenkung genutzt hat. Mit Benjamin Mönch? Das weiß ich nicht. Im Sommer sah ich, wie sie mitten in der Nacht ihr Zimmer verließ und an ein anderes klopfte. Bei Carsten Herrmann? Nein. Der Mann, der öffnete, den habe ich nicht gekannt. Es war drückend heiß und es gab keine Klimaanlage im Hotel. Ich hatte die Zimmertür weit geöffnet und weil es im Gang einen leichten Luftzug gab, nahm ich einen Stuhl und setzte mich neben die geöffnete Zimmertür. Deshalb sah ich Bea. Haben Sie den Mann nur dieses eine Mal gesehen? Ja, ich schnüffle meinen Freunden nicht nach. Dazu gibt es Leute wie Sie. Ich nahm die Beleidigung regungslos hin. Sie lächelte so, wie man das aus der Werbung kennt, und es sah durchaus verführerisch aus. Doch schon nach Sekunden wich das Lächeln wieder der Fassungslosigkeit. Als ich ging, hatte sie Tränen in den Augen und die sahen echt aus. Carsten Herrmann verschlug die Nachricht den Appetit. Trotzdem trafen wir uns in einem Restaurant. Am liebsten würde ich mich einfach nur volllaufen lassen. Aber ich habe am Nachmittag wichtige Termine. Benjamin lag tot im Fluss. Oh, das ist krass. Sie hielten Benjamin für einen coolen Typen. Vielleicht war das alles nur gespielt. Es kann schon sein. Im Beruf spielen wir alle eine Rolle. Ziemlich schlecht. Aber es fällt nicht auf, weil wir alle ziemlich mies drauf sind. Ich hätte ihm gewünscht, dass er es schafft, abzuhauen und irgendwo was anderes zu machen. Er war eine Zeit lang in Bea Reinhardt verknallt. Tatsächlich? Ja. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ich bin eher der direkte Typ. Wenn ich was von einer Frau will, dann sage ich ihr das. Zum Flirten habe ich kein Talent. Ich krieg das auch nicht mit, wenn andere flirten. Sie haben sich mit ihm nie über Frauen unterhalten. Doch, schon. Er hat nie Andeutungen gemacht, dass er auf Bea abfährt. Das hätte mich auch gewundert. Die beiden sind doch wie von verschiedenen Planeten. Mars und Pluto oder Neptun und Venus. Einfach verschieden. Die Bea schaut sich romantische Filme an. Das reicht ihr. Die braucht nur im Kopf zu reisen. Der Benjamin, er wollte richtig weg. Vielleicht wollte er weg aus dem Leben. Du weißt nicht, was im anderen tatsächlich abgeht. Ich meine, die Leute hier. Vielleicht denkt gerade einer daran, seine Frau zu erwürgen, während er lächelnd einen Teller Pasta bestellt. Kann ich übrigens empfehlen. Die erwürgte Frau oder die Pasta? Die machen die echt gut hier. Worauf ich hinaus will. Du siehst den anderen nicht an, wie schlecht sie tatsächlich drauf sind. Er winkte die Bedienung und lud mich ein. Bei so viel Großzügigkeit wird unsereins vorsichtig. Denn auch bei Carsten Herrmann war es schwierig zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht er tatsächlich drauf war. Dafür gab es bei Bea Reinhardt keinen Zweifel. Das ist entsetzlich. Warum hat er das gemacht? Sie glauben, dass er sich umgebracht hat. Was denn sonst? Jemand könnte nachgeholfen haben. Aber wieso? Das möchte ich gerne herausfinden. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ich weiß nicht, was in jener Nacht geschehen ist. Waren Sie mit einem anderen Mann zusammen? Was? Im Hotel. Haben Sie sich mit Ihrem Geliebten getroffen? Ach, was soll das? Selbst wenn es so wäre, geht Sie das nichts an. Sie haben eine Affäre. Es reicht. Zuerst die Nachricht, dass sich Benjamin umgebracht hat, und jetzt unterstellen Sie mir eine Affäre. Ich unterstelle gar nichts, ich frage nur. Und ich sage, dass Sie das nichts angeht. Benjamin Münch war in Sie verliebt. Ach was, er war kurze Zeit in mich verknallt, das war alles. Er wollte mit mir schlafen, aber ich habe ihm gesagt, dass das nichts wird. Weil Sie bereits einen Liebhaber haben. Nein, weil ich keine Lust hatte, mit ihm ins Bett zu gehen. Wir hatten eine Aussprache, danach war die Sache erledigt. Was mit Benjamin geschehen ist, ist tragisch. Aber wir müssen seine Entscheidung akzeptieren. Auch Sie sollten das tun. Oder schnüffeln Sie nur rum, weil Sie Geld benötigen. Ich kann Ihnen Geld geben, wenn Sie mich und meine Familie in Ruhe lassen. Danke, danke, aber für so etwas lasse ich mich nicht bezahlen. Ich will meine Ruhe haben. Ich habe Kinder, ich brauche alle meine Kräfte für meine Familie. Verstehen Sie das nicht? Sie hielt theatralisch die Hände in die Höhe, gleichzeitig machte sich die Waschmaschine mit einem Rumpeln bemerkbar. Ich fuhr zurück in mein Büro. Auf einer Karte schaute ich mir an, welchen Weg Benjamin Münch vom Hotel in Grünwil zum Fluss gegangen sein musste. Es war eine weite Reise, und er hätte sehr lange Zeit gehabt, es sich noch einmal anders zu überlegen. Am Morgen zeigte sich die Sonne als flüchtiger Gast. Danach trübten dunkle Wolken den ganzen Vormittag. Um 10 erhielt ich Besuch von einem Mann, der sich in meinem Büro vergewisserte, dass keine Kameras installiert waren. Können Sie mir garantieren, dass dieses Gespräch weder auf Video noch sonst irgendwie aufgezeichnet wird? Ich kann Ihnen sogar garantieren, es anschließend mit 2 Whiskys aus meinem Gedächtnis zu löschen. Das ist nicht nötig. Diskretion gehört zu Ihrem Beruf, wie die Öffentlichkeit zu meinem. Sie sind Sänger, Schauspieler oder Politiker? Oliver Franz, ich bin Lokalpolitiker in einer mittelgroßen Schweizer Stadt. Soll ich raten? Und gewinne ich damit den Jackpot? Das ist nicht nötig. Das scheint einer Ihrer Lieblingssätze zu sein. Es gibt gute Gründe, weshalb mein Privatleben privat bleiben soll. Ich habe nicht vor, Ihr Privatleben im Privatfernsehen auszubreiten. Aber Sie sind daran, mir Schwierigkeiten zu bereiten. Tue ich das? Bea Reinhardt. Sie sollten sie in Ruhe lassen. Da schau her. Der Herr Lokalpolitiker trifft sich mit einer verheirateten Frau ganz diskret in Hotels. Bea und ich kennen uns schon lange. Wir hatten uns aus den Augen verloren. Auf Facebook sind wir uns wieder näher gekommen. Sie haben eine Affäre. Es ist mehr als das. Wir lieben uns. Aber wir sind beide verheiratet. Und Sie sind Politiker. Eine Schlammschlacht wäre eine Katastrophe für alle. Deshalb bitte ich Sie, uns in Ruhe zu lassen. In diesem Umschlag stecken 5000 Franken. Die gehören Ihnen? Tatsächlich. Einfach so. Wenn Sie uns in Ruhe lassen, gehört das Geld Ihnen. Und wenn ich auf die großzügige Spende verzichte? Weshalb sollten Sie das tun? Weil ein junger Mann tot aus dem Fluss gefischt wurde. Bea hat mir davon erzählt. Er hat sich umgebracht. Er war in Bea verliebt. Ach, was? Sie vergeuden Ihre Zeit und Sie bringen Bea und mich in eine äußerst schwierige Situation. Überlegen Sie es sich gut. Wollen Sie wirklich unnötig Schaden anrichten? Ich hatte genau 5 Sekunden lang Mitleid mit ihm. Danach starrte ich 1 Minute lang auf den verführerischen Umschlag. Eine weitere Minute später gab ich ihm das Geld zurück. 1 Stunde später stand ich im Polizeipräsidium und bereute meine Tat. Bitterlich. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Den Wissenschaftlern gelingt es, ein kleines Auto auf den Mars zu schicken und uns mit hochauflösenden Fotos zu langweilen. Das kostet Milliarden. Und wir müssen für jedes Notebook, das wir bestellen, nachweisen, dass es von mindestens 5 Leuten benutzt wird. Man könnte sie gegen ein Smartphone austauschen. Damit können die Leute besser umgehen als mit schlafenden Beamten. Im Gegensatz zu Ihnen werden wir regelmäßig geschult. Dafür bin ich hartnäckig und benutze mein Gehirn für andere Dinge, als einem Marsmobil zuzuschauen, wie es Touristenfotos vom roten Planeten knipst. Am Tod von Benjamin Münch ist etwas oberfaul. Allerdings, Maloney, Wir haben die Handydaten ausgewertet. Tatsächlich? Wie lange haben Sie dafür benötigt? 10 oder 20 Stunden? Na, der letzte Anruf ist interessant. Letzte Anrufe sind immer interessant. Er hat eine Frau angerufen. Mitten in der Nacht. Bea Reinhardt. Oh, woher wissen Sie das? Ich benötige keine Handydaten, um eins und eins zusammenzuzählen. Die Frau war ebenfalls in dem Hotel eingescheckt. Sie waren gemeinsam an einem Konzert. Das wissen wir, Maloney. Haben Sie die Liste aller Hotelgäste? Die haben wir. Oliver Franz war auch in der fraglichen Nacht im Hotel. Moment, das haben wir gleich. Hier, Blattspinat mit Spiegelei. Hier. Rosamunde Pilcher um 21 Uhr. Nein. Jetzt aber. Franz, Oliver, ja, die sind auf der Liste. Er heißt Oliver Franz. Das ist egal, Maloney. Ist es nicht. Um welche Zeit hat Benjamin Mönch Frau Reinhardt angerufen? Moment. Das haben wir gleich. Hier, Festplatte für Backofen kaufen. Das müsste Backup heißen. Ach so, Platte für Backofen kaufen. Aber die haben wir doch schon. Hier ist es, Maloney. 3.30 Uhr. Haben die beiden miteinander gesprochen? Das Gespräch dauerte keine 2 Minuten. Das ist übrigens interessant. Die meisten Gespräche dauern keine 2 Minuten. Es gibt Statistiken. Die interessieren mich nicht. Sie sollten sich Oliver Franz vorknüpfen. Franz Oliver? Ja. Weshalb? Weil er im gleichen Hotel übernachtete wie der Tote? Glauben Sie, dass er ihn zum Selbstmord angestiftet hat? Eine interessante These. Aber das ist nicht strafbar. Am Abend saß ich in meinem Büro und wunderte mich über einen Anruf einer Frau, die ich zuvor nur in der Waschküche angetroffen hatte. Bea Reinhardt wollte mich diesmal in einer Bar treffen. Ich habe mit meinem Mann reinen Tisch gemacht. Sie haben ihm von der Affäre mit Oliver Franz erzählt. Oliver glaubt, dass es überall wie in der Politik funktioniert. Er war schockiert, als sie die 5.000 ablehnten. Ehrlich gesagt war ich ebenfalls schockiert. Unsereins kann sich solch edle Gesten eigentlich nicht leisten. Mein Mann wird mir verzeihen, aber ob ich mir verzeihen kann, das weiß ich nicht. Wegen der Affäre oder wegen dem, was mit Benjamin Mönch geschah? Es war ein Unfall, aber ich habe mich trotzdem schrecklich verhalten. Was ist in der Nacht im Hotel in Grünwil geschehen? Ich ging zu Oliver ins Zimmer, so wie ich das zuvor schon immer gemacht habe. Um 3:30 Uhr morgens klingelte mein Handy. Es war Benjamin, der mit mir reden wollte. Er sagte, er wisse, dass ich beim anderen sei. Er klang aggressiv und betrunken. Ich brach das Gespräch ab, aber wenig später hörte ich, wie er auf dem Flur herumschrie. Ich öffnete die Tür und versuchte, ihn zu beschwichtigen. Er drückte mich weg und stürmte ins Zimmer. Es gab einen kurzen Disput zwischen Oliver und Benjamin. Benjamin stolperte und fiel unglücklich. Er war auf der Stelle tot. Sie haben die Leiche in der Nacht aus dem Hotel gebracht und in den Fluss geworfen. Ich konnte nicht klar denken. Es war Oliver, der die Idee dazu hatte. Haben Sie gesehen, wie Benjamin Mönch fiel? Ja. Er stieß an den kleinen Tisch, stolperte und knallte Kopf voran in die Wand. Weiß Herr Franz, dass Sie hier sind? Nein. Aber ich hielt es nicht mehr länger aus. Ich wusste, dass Sie mich erneut befragen würden. Und irgendwann hätte ich die Kraft nicht mehr gehabt zu lügen. Werden Sie jetzt die Polizei rufen? Meine Aufgabe ist erledigt. Ich habe meinem Klienten versprochen, herauszufinden, was mit seinem Bruder geschehen ist. Ob Sie sich der Polizei stellen, überlasse ich Ihnen. Aber ich rate Ihnen, die Dienstzeiten zu berücksichtigen. Es geht nicht anders. Ich muss reinen Tisch machen, mit allem. Egal, was aus Olivers Karriere wird. In der gleichen Nacht rief ich meinen Klienten an und er bestand darauf, mich zu sehen. So kam ich erneut in den Genuss eines späten Drinks. Die Flasche steht seit 4 Jahren bei mir rum. Ja, ich habe es nicht so mit den harten Sachen. Benjamin hat ziemlich viel getrunken. Glauben Sie der Frau die Geschichte mit dem Unfall? Es kann sich so abgespielt haben, ja. Es ist aber auch möglich, dass der Lokalpolitiker nachgeholfen hat. Es ist verrückt, aber ich bin erleichtert zu wissen, dass ich Benjamin nicht umgebracht habe. Ein Selbstmörder hinterlässt mehr Fragen als Antworten. Ja, so ist es wohl. Man hat das Gefühl, dass man einen Menschen kennt und dann geschieht etwas, mit dem man nie gerechnet hätte. Das setzt einem zu. Falls es kein Unfall war, bin ich mir fast sicher, dass Frau Reinhardt früher oder später die ganze Wahrheit verraten wird. Sie ist nicht der Typ, der mit einer Lüge leben kann. Bei Politikern funktioniert das eher. Einige können gar nicht anders. Ich glaube, ich trinke jetzt auch ein Glas. Auf Benjamin, das hätte ihm gefallen. Er schenkte ein, hob das Glas, nahm einen Schluck, hustete und würgte und kippte den Rest auf den Teppich. Bei mir war der Brennstoff besser aufgehoben. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Mitten in der Nacht.